Zeit, dass wir uns endlich sprechen. Zeit, das Schweigen zu durchbrechen. Du kennst mich. Ja, du kennst mich. Weißt du noch, du warst ein Knabe, als ich dir versprochen habe, dass ich dir immer nah bleib. Oh, ich hab dich nie vergessen, meinen Freund, nach dem ich rufe, wenn mich meine Ängste fressen. Ich komm, weil du mich brauchst. Die Schatten werden länger und doch bleiben alle blind und dumm. So klang der Rattenfänger, das war mit uns goldene. Den Riss der Welt zu sehen, könnte ich nur das Steuer drehen. Doch ich muss daneben stehen. Man bindet mir die Hände. Nichts ist schlimmer als zu wissen, wie das Unheil und in Ohnmacht zu sehen müssen. Es macht mich völlig krank. Die Schatten werden länger und die Lieder werden kalt und schwer. Der Teufelskreis wird enger, doch man glaubt nur, was man glauben will. Die Schatten dich.